Der Film war einer der größten Kassenerfolge der 60er Jahre und prägte im Westen das Bild von den durch Revolution und Bürgerkrieg gequälten Menschen in Russland, die an Flussufern stehend sich ihrem Glück entgegensehnen, während wehmutsvolle Lieder durch Tausende von Narzissen klingen. Auch der Autor wurde zu einer Ikone. Bewunderung und Mitgefühl der westlichen Welt wurden ihm zuteil, als er 1958 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Die Auszeichnung aber unter dem Zwang der politischen Verhältnisse ablehnte. Das Telegramm des schwedischen Nobelpreiskomitees erreichte Boris Pasternak am 23. Oktober 1958 in der idyllischen Künstlerkolonie Peredelkino nahe Moskau. Entgegen dem kolportierten westlichen Klischee, dass der Autor von Dr. Zhivago ein einsames, karges Eremitendasein führe, wohnte er genau dort, wo alle sowjetischen Schriftsteller ihre vom staatlichen Autorenverband vermittelten Sommervillen besaßen. Pasternak glaubte Anfang der 30er Jahre noch, die Oktoberrevolution habe für Millionen Menschen nicht nur Bürgerkrieg und Hunger gebracht, sondern auch das Ende der zaristischen Despotie und den Beginn einer neuen, helleren Zukunft. In der Tauwetterperiode nach Stalins Tod, als Millionen Häftlinge aus den Lagern und Gefängnissen zurückkehrten, Bücher verfemter Autoren wieder gedruckt wurden, hofft auch Pasternak, dass sein nach dem Krieg begonnener Roman Dr. Zhivago Chancen auf Veröffentlichung habe. Doch die Prüfung des Manuskriptes zieht sich in die Länge. Der Autor, 66 Jahre alt, hat einen Herzinfarkt hinter sich, wird ungeduldig. In dieser Situation tritt Sergio D'Angelo auf den Plan, Redakteur des italienischsprachigen Senders im Moskauer Rundfunk und Mitglied der italienischen KP. Er besucht Pasternak im Mai 1956 in Peredelkino und präsentiert sich als Literaturagent im Auftrag des italienischen Verlegers Giacomo Feltrinelli. Er interessiert sich für das Romanmanuskript und erhält es. Gleichzeitig wird die quasi konspirative Verabredung getroffen, dass Feltrinelli ausschließlich Mitteilungen in französischer Sprache als Meinung Pasternaks ernst nehmen solle. Dieser Trick gestattet Pasternak in den kommenden turbulenten Wochen ein ausgesprochen doppelbödiges Spiel mit und zwischen den politischen Fronten. Der Roman erscheint 1957 auf Italienisch, bald auf Englisch, Französisch, Deutsch, innerhalb eines Jahres in 24 Sprachen. Im selben Zeitraum wird sein Autor weltberühmt. Auch eine russische Ausgabe wird gedruckt, finanziert von der amerikanischen Organisation Nationalkomitee für ein freies Europa, die sich den Kampf gegen den Bolschewismus auf ihre Fahnen geschrieben hatte und tausende von Exemplaren in die Sowjetunion einschleust. Der Nobelpreis wird Pasternak verliehen für seine bedeutende Leistung sowohl in der zeitgenössischen Lyrik als auch auf dem Gebiet der großen russischen Erzähltradition. Der sowjetische Parteiapparat, der hilflos dem Siegeszug des Zhivago zusehen musste, hatte eine Rufmordkampagne beschlossen für den Fall, dass Pasternak den Preis nicht zurückweisen würde. Doch der Dichter schickt umgehend ein Telegramm nach Stockholm. Unendlich dankbar, bewegt, stolz, überrascht, verwirrt. Die Kampagne startet. 2 volle Seiten in der Literaturnaja Gazeta am 25. Oktober. Der Roman sei ein erbärmliches, unnützes, niederträchtiges Machwerk und sein Autor ein geifernder Literatursnob. Am Tag darauf in der Pravda. Pasternak bestätigt mit seinem ganzen Geschreibsel, dass er in unserem vom Aufbaupathos einer lichten kommunistischen Zukunft erfüllten Land nichts anderes ist als Unkraut. Vor dem Haus des Schriftstellerverbandes demonstrieren Literaturstudenten und fordern die Ausbürgerung des Schriftstellers. Eines der Plakate zeigt die Karikatur Pasternaks, der mit gierigen Fingern nach einem prall gefüllten Dollarsack greift. Daneben Judas raus aus der Sowjetunion. Der einstimmige Beschluss der Schriftsteller lautet: In Anbetracht des politischen und moralischen Verfalls Boris Pasternaks, seines Verrats am Sowjetvolk, an der Sache des Sozialismus, des Friedens und Fortschritts, eines Verrats, der im Interesse des Kalten Kriegs mit dem Nobelpreis honoriert wurde, spricht das Vorstandspräsidium des Schriftstellerverbands B. Pasternak den Rang eines Sowjetschriftstellers ab und schließt ihn aus dem Schriftstellerverband der UdSSR aus. Endlich kapituliert der Autor und gibt den Forderungen nach. Das Telegramm nach Stockholm ist in französischer Sprache verfasst. Mit Rücksicht auf die Bedeutung, die in der Gesellschaft, der ich angehöre, dieser Auszeichnung beigemessen wird, muss ich auf den mir zugedachten unverdienten Preis verzichten. Ich bitte Sie, meinen freiwilligen Verzicht nicht für eine Unhöflichkeit zu halten. Sie hörten einen Ausschnitt aus der Sendung »Der politische Preis – Boris Pasternak und der Nobelpreis 1958« von Marianne Weil mit Wolfgang Kondros und Falk Rockstroh. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.